O Kinder Adams, legt euren Schmuck bei jeder Gebetsstätte an und esst und trinkt, aber seid nicht maßlos. Er, Allah, liebt nicht die Maßlosen.